Das Ding Hörzeit. Wir haben mal wieder ein super spannendes Hörspiel für euch rausgesucht heute Abend und das kriegt ihr jetzt auf die Ohren. Heißt Frau ohne Körper und ist genau das Richtige für alle Krimi-Fans unter euch. Ich will jetzt vorab noch nicht zu viel verraten, aber es geht um einen Mann, eine Prostituierte und komischerweise nicht um Sex. Den Rest, den könnt ihr euch selbst anhören in der Das Ding Hörzeit Frau ohne Körper. Ich bin Nikolai und wünsche euch dabei viel Spaß. Bitte treten Sie ruhig ein. Da lang. Hier. Dagislang. Ja, so. Bitte setzen Sie sich. Entschuldigen Sie, aber zunächst hätte ich gern das Geld. Ah ja, natürlich. Verzeihen Sie. Nicht, dass ich Ihnen misstraue. Aber wissen Sie, nicht alle Menschen sind gleich. Manche versprechen zu bezahlen und stellen sich dann nach erledigter Arbeit dumm. Sie machen sich davon, ohne zu bezahlen, und ich bekomme dann Prügel von Jack, weil er glaubt, dass ich ihn betrüge. Hier sind 100 Euro, bitteschön. Sie können auch in Kuna bezahlen. Ich nenne den Preis immer in Euro, aber bezahlen kann man auch in Kuna. Nein, das ist schon in Ordnung. Frau ohne Körper. Kriminalhörspiel von Mate Matišić. Aus dem Kroatischen von Mirjana und Klaus Wittmann. Personen: Martin, Rentner, 34 Jahre. Emma, Prostituierte, 50 Jahre. Sie trägt einen Mantel aus künstlichem Pelz, einen roten Minirock, Spitzenstrümpfe und weiße Lackschuhe mit hohen Absätzen. Offensichtlich will sie auffallen. Maria, Rentnerin, Martins Mutter. Pista, Rentner, 34 Jahre, Martins Freund. Mladen, Rentner, 45 Jahre, Martins Freund. Ort: Zagreb. Zeit: heute. Ich bin Emma. Mein Name ist Martin. Ja, danke, dass Sie bereit waren, mit mir zu kommen. Ich danke Ihnen, dass Sie mich mitgenommen haben. Sie können sich ja vorstellen, wie das ist, bei minus 15 Grad auf der Straße zu stehen. Ja. Obwohl ich es schon etwas merkwürdig finde. Was denn? Dass Sie ausgerechnet mich mitgenommen haben. Wieso? Naja, da waren auch Jüngere. Allerdings habe ich nichts dagegen, wenn Sie Ältere bevorzugen. Man sagt ja, das Alter spielt keine Rolle. Vor einigen Jahren, da kam oft ein junger Mann, der war keine 25, und fragte Jacques immer nach über 60. Ja, selbst ich war ihm dann noch zu jung. Und dann musste Jacques eine Ehemalige wieder einsetzen, die schon im Altersheim lebte. Sie machten es regelmäßig, mindestens zweimal im Monat bis zu ihrem Tod. Auf der Beerdigung heulte dieser Typ mehr als ihre Enkel. Ja, sie werden es nicht bereuen, dass sie mich genommen haben. Die Jüngeren glauben ja, es genügt, die Beine breit zu machen. Ich brauche ab und zu einen Schluck. Ja, Prost. Das ist für den Kreislauf. Aber keine Sorge, bevor wir anfangen, nehme ich einen Kaugummi. Sie werden garantiert nichts merken. Wollen Sie nicht rangehen? Nee, das ist bestimmt nichts Wichtiges. Sollen wir hier? Ja. Auf dem Sofa? Ja gut, wie Sie wünschen. Ist allerdings ein bisschen durchgesessen. Oh. Wenn Sie wüssten, worauf ich schon alles gelegen habe. Ach so. Im Vergleich dazu fühlt sich das an wie in einem erstklassigen Hotel. Entschuldigen Sie, ich weiß nicht, was heute Abend los ist, aber keine Angst, ich gehe da jetzt nicht ran. Ich schalte nur das Handy aus. Ne? Wir müssen nur aufpassen, dass Ihre Frau nicht aufkreuzt. Frau? Was denn für eine Frau? Ihre Frau. Eben die, die angerufen hat. Nein, das brauchen Sie nicht zu befürchten. Ja, und die Damenschuhe? Neben der Tür in der Diele habe ich Damenschuhe gesehen. Meine Hochachtung, Sie sehen ja wirklich alles. In meinem Beruf muss man alles im Auge haben. Wie ein Detektiv im Krimi. Wenn ich eine Wohnung betrete, ja, dann weiß ich sofort, was für ein Typ das ist, der da lebt. Wie der tickt, was er für eine Frau hat, welche Religion er angehört. Sie brauchen sich vor mir nicht zu verstellen. Sie sind weder der Erste noch der Letzte, der seine Frau mit einer von uns betrügt. Wir müssen nur auf der Hut sein. Denn manche Ehefrauen können sehr gefährlich werden, wenn sie merken, dass ihr Mann sie hintergeht. Hätte vor 2 Monaten Gott mir nicht beigestanden, wäre ich längst im Leichenhaus und nicht hier bei Ihnen. Hat sich jemand angegriffen? Nicht mich. Meine Kollegin Nicolina. Ui. Das stand sogar in der Zeitung. Also, die Ehefrau hatte den Verdacht, dass ihr Mann sie betrügt und sagte ihm, sie würde übers Wochenende zu ihrer Mutter aufs Land fahren. Der Mann kam natürlich prompt auf den Strich und wollte mich mitnehmen, weil ich früher schon mal mit ihm gearbeitet hatte. Zum Glück hatte Jacques kurz davor auf der Autobahn für mich einen Termin mit einem italienischen Lastwagenfahrer ausgemacht. Und so nahm dieser Mann meine Freundin Nicolina. Die Frau aber hatte sich, statt aufs Land zu fahren, im Kleiderschrank versteckt. Kaum lagen die beiden nackt im Bett, da sprang die Frau wie in so einem blöden Film aus dem Schrank mit einem Messer in der Hand. Mehr als 10-mal stach sie auf Nicolina ein. Mein Gott. Und der Mann? Der Feigling flüchtete durchs Fenster. Jetzt geht's ihm prima. Er ist seine Ehefrau ja los. Er ist im Gefängnis, jetzt kommt er alle paar Tage auf den Strich. Sonst braucht er keine Angst mehr zu haben, dass er aus dem Kleiderschrank springt. Also in meinen Schränken sitzt garantiert niemand. Sie können sich selbst davon überzeugen. Und die Schuhe, die gehören meiner Mutter. Die Mütter können noch gefährlicher sein. Die Mütter? Ja. Ich kenne einen Behinderten, dem seine Mutter das ganze Leben versaut hat. Was hat sie ihm getan? Nicht sie ihm, eher ihr. Aber interessiert sie das oder sollen wir doch lieber arbeiten? Doch, das interessiert mich. Wie Sie wollen. Sie haben schließlich für die ganze Nacht bezahlt, da brauchen wir uns nicht zu beeilen. Ich möchte Sie nur nicht mit meinen Geschichten langweilen. Nein, ganz und gar nicht. Es interessiert mich wirklich, was mit diesem Behinderten passierte. War er ein Kriegsversehrter? Mm-mm. Er hatte einen Autounfall. Sein Vater fuhr. Er saß daneben. Und dann prallten sie gegen einen Laster. Der Junge landete im Rollstuhl. Einige Jahre später merkte der Vater, dass der Junge nervös wurde, dass ihn die Frauen interessierten. Ja. Vielleicht hatte der auch ein schlechtes Gewissen, weil er ja damals am Steuer saß. Jedenfalls kam er eines Tages auf den Strich und nahm meine Kollegin Jerka mit nach Hause. Er bezahlte sie und ließ die beiden allein spazieren. Herr Jerka hatte gerade mit der Arbeit begonnen. Da kam die Mutter des Jungen nach Hause. Sie veranstaltete ein Riesenspektakel. Schimpfte Jerka eine Hure, wollte sie aus dem Haus schmeißen. Und der Junge, der bat und flehte. Mama, lass das. Mama, ich bitte dich. Aber es half nichts. Sie rief die Polizei. Und Jerka musste sich schleunigst aus dem Staub machen. Jacques hätte sie grün und blau geschlagen, wenn er sie bei der Polizei hätte abholen müssen. Ja. Am nächsten Morgen, da stand in der Zeitung, dass der Junge sie umgebracht hat. Ihre Kollegin? Nein. Seine Mutter. Er hat sie mit bloßen Händen erwürgt. Rollstuhlfahrer haben starke Hände, das geht schnell bei denen. Der arme Vater, der versuchte ihn zu retten. Er behauptete sogar, er hätte seine Frau umgebracht. Aber die Polizei fand die Fingerabdrücke und so steckte man den Jungen ins Gefängnis. Ja, aber da fing die Scheiße erst richtig an. Jaka hat mir erzählt, dass er jedes Mal, wenn er sich selbst befriedigte, das Gesicht seiner Mutter vor sich sah. Oh Gott. Genauso verzerrt wie damals, als er sie würgte. Am Ende landete er im Irrenhaus. Hätte die Mutter nicht so blöd reagiert, hätte der Junge einigermaßen normal leben. Eine von uns hätte ihn einmal im Monat besucht und alles wäre in bester Butter. Deshalb sagte ich vorhin, dass die Mütter noch gefährlicher sein können. Keine Sorge, meine Mutter ist heute Abend mit der Kirchengemeinde auf einer Wallfahrt nach Medjugorje. Entschuldigen Sie die Frage, was für eine Krankheit hat Ihre Mutter? Keine. Warum meinen Sie, dass sie krank ist? Die Leute pilgern meist zur Mutter Gottes, wenn sie ein Problem haben. Sie tut das für mich. Für Sie? Ja. Ich bin krank. Oh. Ja, wenn es so ist, dann seien Sie mir nicht böse, aber ich gebe Ihnen lieber das Geld zurück. Ja, verzeihen Sie, nein, aber ich habe Kinder und... Nein, Sie brauchen keine Angst zu haben. Oh, wer weiß. Krankheit ist Krankheit. Ich möchte nicht so enden wie diese arme Ukrainerin aus Posse. Gott, es gab keine Krankheit, die nein, ich hatte. Ich habe Krebs. Ach so. Oh. Ich hoffe, der Krebs stört Sie nicht. Nein, ich keinesfalls. Ich... Krebs ist ja nicht ansteckend. Nein. Tja, das ist dann die Hauptsache. Und nehmen Sie es mir bitte nicht krumm, aber ich... Ich weiß. Also ich an Ihrer Stelle, ich hätte genauso reagiert. Haben Sie Hunger? Ja, wenn Sie mich schon fragen. Ich habe hier ein Hähnchen. Meine Mutter hat es gebraten, damit ich was zu essen habe, wenn sie weg ist. Aber ich kann auch eine Pizza bestellen, wenn Sie wollen. Nein. Hähnchen ist nicht schlecht, wirklich. Na, dann setzen Sie sich doch bitte wieder. Ich bring's gleich, ja? Ich müsste ganz kurz Jaka anrufen, darf ich? Bitte. Dankeschön. Hallo. Ah, hallo Jacques. Hier ist Emma. Ist Jerka zu sprechen? Sag ihr bitte, sie soll mich anrufen, sobald sie zurück ist, ja? Martin, geht das hier auf ihre Nummer? Selbstverständlich. Jacques, sag ihr, dass sie mich vertreten soll bei... Ja. Tschüss. Ich hatte für heute Abend eine Verabredung mit einem Stammkunden. Und da wollte ich Jerka bitten, ihn zu übernehmen. Rufen Sie ruhig an, wen immer Sie wollen. Sonst habe ich niemanden. Ja. Und die Kinder? Sie sagten, Sie hätten Kinder. Das habe ich gesagt, dass ich noch glaubte, Sie hätten eine andere Krankheit und nicht Krebs. Sie haben also keine Kinder? Doch. Doch. Drei. Aber die rufe ich nicht an. Ach so. Die haben sich auch schon seit wer weiß wie lange nicht mehr gemeldet. Also warum sollte ich sie anrufen? Mein Sohn, der ist eigentlich gar nicht übel. Aber seine Frau, die spielt die große Dame. Bedienen Sie sich doch. Dankeschön. Oh, und Sie? Soll ich etwa alleine... Ich habe schon zu Abend gegessen, danke. Greifen Sie doch bitte zu. Dankeschön. Schmeckt's? Großartig. Haben Sie nur den einen Sohn? Hm? Und dann noch zwei Töchter. Die ältere ist von einem kinderlosen Paar adoptiert worden. Die jüngste ist krank. Sie ist in einem Heim. Sie ist die beste von den dreien. Hm. Zumindest schämt sie sich nicht wegen mir wie mein Sohn. Sie freut sich jedes Mal, wenn ich sie besuche. Und mein Sohn, der wollte mir nicht mal aufmachen, als ich im vergangenen Jahr kam, um meinem Enkel zum Geburtstag zu gratulieren. Ich musste das Geschenk vor der Tür lassen, ja? Später fragte ich ihn, warum hast du mir nicht aufgemacht? Und er sagt, wir waren nicht zu Hause. Aber habe ich Stimmen und Lachen in der Wohnung gehört. Und erst als ich klingelte, wurde es still. Aber egal. Hauptsache, ihm geht's gut. Er hat mich nicht ein einziges Mal besucht, als ich im Krankenhaus lag. 3 Monate immerhin. Ich weiß, er hat Bammel vor seiner Frau, aber wenigstens einmal hätte er kommen können. Ich wollte nicht zu wissen, dass er mich besucht. Und warum waren Sie im Krankenhaus? Die Nerven. Ich habe zu viel getrunken. Und dann habe ich mich ein wenig geschnitten. Aber bitte keine Sorge, bei schummrigem Licht sieht man das nicht. Warum haben Sie das getan? Ich weiß nicht. Im Krankenhaus, da hörte ich zufällig, wie der Doktor zu einem Studenten sagt, dass ich mich vor meinem Körper ekle und das deshalb getan habe. Ich meine, aber ich war einfach besoffen. Aber hätte Jaka mich nicht gefunden, wäre ich hops gegangen. Aber keine Sorge, das ist genauso wenig ansteckend wie Krebs. Ich mache mir keine Sorgen. Ich habe sie doch gesehen. Wo? Im Krankenhaus. Ach, sind Sie Arzt? Nein, ich war auch zu der Zeit dort. Ach, haben Sie auch getrunken? Nein, ich hatte einige psychische Probleme. Na ja. Wissen Sie, wer heute keine psychischen Probleme hat, der ist nicht normal. Ja. Ich war dort wegen Gras. Wegen Gras? Ja, was für Gras? Also, nee, der Gras? Ich habe eine krankhafte Angst vor Grasflächen und vor Erde. Am liebsten laufe ich auf Asphalt. Deswegen wollte ich vorhin auch nicht die Abkürzung durch den Park nehmen. Ach, das heißt, Sie gehen nie in einen Park? Jetzt ist es schon besser, aber ich vermeide es nach Möglichkeit. Ja, das einzig Gute daran ist, dass ich deshalb eine Behindertenrente bekomme. Oh ja, das ist gut. Ja. Und Sie? Sind Sie jetzt okay? Ja, mir geht's super. Jetzt. Wenn die Jüngste nicht wäre, dann würde ich auch nicht mehr anschaffen gehen. Aber den Ärzten und den Krankenschwestern muss man immer wieder was zustecken und deswegen... Und der Vater der Kleinen? Könnte er Ihnen nicht unter die Arme greifen? Er ist in Nepoglava im Gefängnis. Er war Schrankenwärter bei der Eisenbahn. Und einmal, da ließ er die Schranke nicht runter und der Zug kam und er fasste ein Auto. Und man glaubt, es könne nicht viele Tote geben, weil es ein Fiat Bambino war. Aber aus dem kleinen Wagen holte man ganze 6 Personen raus. Stellen Sie sich das mal vor. Aus einem Bambino? Ja. Der Richter wollte das auch nicht glauben und verlangte, man soll nochmal nachzählen. Drei waren auf der Stelle tot. Statt die Überlebenden wegen ihres Verkehrsvergehens zu bestrafen, brummt er meinem Mann 9 Jahre auf. Mann. Hm. Und dann prügelt sich mein Alter im Gefängnis mit 2 Männern und einer von ihnen ist auf dem Weg zum Krankenhaus gestorben. Was soll ich Ihnen noch erzählen? Wir können von Glück sprechen, wenn er entlassen wird, bevor er stirbt. Aha. Ihre Mutter kocht vorzüglich. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Aber ich habe schon lange kein so gutes Brathähnchen mehr gegessen. Und Sie? Sie sind nicht verheiratet. Nein. Geschieden? Nein, ich habe nie geheiratet. Und Kinder haben Sie auch keine? Nein. Hoffentlich ist das nicht Ihre Mutter. Sie war bestimmt sauer, weil ich das Hähnchen esse und das... Nein, dann essen Sie ruhig weiter. Sie klingelt nicht. Sie hat einen Schlüssel. Guten Abend. Verzeihung. Wo ist hier das Bad? Ich würde mir gerne die Hände waschen. Im Korridor, die erste Tür links. Ja, danke. Gut. Jetzt hast du sie gesehen, jetzt kannst du gehen. Das soll die sein? Ja. Verdammt. Ich dachte, sie sieht besser aus. Das ist ja eine richtige Vogelscheuche. Damals war sie 15 Jahre jünger. Und? Hast du sie gefragt? Noch nicht. Habt ihr von ihrem Mann gesprochen? Sie behauptet, er sei im Gefängnis. Im Gefängnis? Was soll das denn? So hat sie mir gesagt. Sie hurt also nicht nur, sie lügt auch noch. Hätte ich geahnt, dass du so reagierst, hätte ich dir nichts davon gesagt. Geh jetzt bitte. Und die Kinder? Was erzählt sie von den Kindern? Wie viele hat sie? 3. Vielleicht stimmt das auch nicht. Wenn schon das mit ihrem Mann gelogen ist... Mann, red keinen Stuss, du weißt nur zu gut, dass das stimmt. Du bleibst also dabei? Ja. Und? Willst du sie auch vögeln oder nur... Ich bitte dich. Im Ernst, warum solltest du sie nicht erst vögeln und dann fragen? Ich meine ja nur, wenn ich mich richtig erinnere, hatte sie eine klasse Fotze. Etwas zu haarig für meinen Geschmack, aber warm und saftig. Auf Wiedersehen. Oho, du bist ja schon richtig scharf auf sie. Und? Wann willst du sie fragen? Heute Abend. Meinst du nicht, dass ihr das seltsam vorkommen wird? Wahrscheinlich schon. Ich weiß es nicht. Ich werde es den anderen sagen müssen. Ich weiß. Okay. Ciao. Ja, ciao. Nicht gerade höflich, Ihr Freund. Ich sag ihm guten Abend und er nichts. Kann ich den wieder haben, bitte? Ja, klar. Dankeschön. Ich hatte schon Angst, sie hätten mich in eine Falle gelockt. Was für eine Falle? Die mit dem Freund. Also das geht so. Der eine bezahlt und dann taucht noch einer auf. Oder noch mehrere. Für dasselbe Geld. Keine Sorge, es kommt keiner mehr. Wegen der Narben habe ich mich nicht ganz ausgezogen. Aha. Nur den Schlüpfer. Wenn es was gibt, was Sie besonders reizt, dann brauchen Sie es nur zu sagen. Ach. Ich kann alles, nur in den Arsch lasse ich mich nicht. Ja, das lag ich Ihnen gleich. Ich habe keine Sonderwünsche. Hier. Suchen Sie sich eins aus. Diese Präservative sind aus Österreich. Schön farbig. Jerka hat sie für mich bei IKEA gekauft. Die brauchen Sie nicht extra zu bezahlen. Die sind im Preis drin. Bei mir brauchen Sie das nicht. Ja. Das weiß man nie. Außerdem ist es so auch für Sie sicherer. Das Ding schützt Sie ja vor mir. Ich gehe zwar regelmäßig zur Kontrolle, aber trotzdem. Also bei meiner Diagnose ist mir es völlig egal. Ich kann Sie ja verstehen, aber Sie müssen bitte auch mich verstehen. Sie sehen zwar feiner aus als andere Kunden, aber wo käme ich hin, wenn ich jedem vertrauen würde? In ein paar Monaten läge ich auf dem Friedhof. Wir können jetzt anfangen, wenn Sie wollen. Ich leg mich schon mal hin. Oh. was stehen Sie denn da rum? Soll ich es Ihnen anziehen? Was? Na, das Präservativ. Nein. Um Gottes Willen. Gut, okay, gut. Weil Sie Krebs haben, machen wir es ohne. Aber das kostet 50 Euro extra. Also, warten Sie mal. Nein, also seien Sie mir nicht böse. Es ist so, ich... ich habe Sie nicht deswegen hergeholt. Ich möchte etwas Wichtiges mit Ihnen besprechen. Wichtig? Wo? Also ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe Ihnen bereits gesagt, in den Arsch. Das kommt nicht in Frage. Und versuchen Sie nicht, mich dazu zu überreden. Nein, darum geht's doch nicht. Vielleicht wird Ihnen das irgendwie, ja, verrückt vorkommen, aber... Für Ihr Geld, da dürfen Sie sagen, was Sie wollen. Gut. Ich habe schon viel in meinem Leben zu hören bekommen. Ja. Mich kann nichts mehr erschüttern, also, was ist es? Möchten Sie mich heiraten? Bitte? Wollen Sie mich verarschen? Nein, ich meine das wirklich ernst. Also, ich spiele noch nicht in diesem Film. Oh, wie heißt der? Der Film mit der berühmten Schauspielerin, mit dem großen Mund nein, und diesem berühmten Schauspieler. Ich weiß, aber ich habe lange drüber nachgedacht, ja? Und ich versichere Ihnen... Jetzt muss ich aber wirklich mal einen Schluck nehmen. Und... Warum möchten Sie, dass ich Ihre Frau werde? Ich bin fast 20 Jahre älter als Sie. Es ist kaum anzunehmen, dass Ihre fromme Mutter sich eine Altersgenossin als Schwiegertochter wünscht. Ne, und genau darum geht's ja. Sie brauchen gar nicht meine Frau sein, sondern Sie sollen mich nur heiraten. Entschuldigung, aber jetzt verstehe ich erst recht nichts mehr. Ich meine, wir müssen überhaupt nicht zusammenleben. Wir sollen nur heiraten, ja? Wir brauchen uns auch nicht mehr zu sehen. Was? Wenn Sie es wünschen, dann kann ich es Ihnen auch schriftlich geben, dass ich mich danach nie mehr bei Ihnen melden werde. Ach, das heißt, es wird Sie nicht stören, wenn ich als Ihre Ehefrau weiterhin anschaffen gehe? Vielleicht bräuchten Sie das dann nicht mehr, vor allem nach meinem Tod. Hier, bitte. Hier sind all meine Unterlagen, ja? Das sind die Röntgenbilder. Ich meine, damit Sie nicht denken, ich hätte mir das alles nur ausgedacht. Den Krebs, die Krankheit. Wenn meine Mutter auch ständig zur Mutter Gottes pilgert, weiß ich, mir bleibt keine Zeit mehr. Es geht darum, dass Sie nach meinem Tod meine Rente bekommen. Für Sie wäre das doch viel leichter dann das Leben. Für Ihre kranke Tochter doch auch. Sie bräuchten keine Miete mehr zu bezahlen, denn als kriegsversehrten Witwe hätten Sie Anspruch auf eine kostenlose Wohnung. Ach so. Und wenn Sie mir immer noch nicht glauben, dann fragen Sie Dr. Nikolic. Hier, ich habe Ihnen seine Telefonnummer für Sie aufgeschrieben. Wie können Sie mir sowas vorschlagen? Ich habe Ihnen gesagt, dass ich einen Mann habe. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Ich habe mit Ihrer Freundin Ljerka gesprochen. Sie sagte mir, Sie erzählen allen Ihren Kunden, dass Ihr Mann wegen Mordes im Gefängnis sitzt, um Sie einzuschüchtern. Also. Oder dass Sie eine alleinerziehende Mutter sind, die seit über 10 Jahren nicht weiß, wo Ihr Mann steckt. Ach, Sie haben mich aus Mitleid mitgenommen. Nein, nicht aus Mitleid. Sondern... Es wäre einfach nur schade, wenn nach meinem Tod meine Rente nicht jemandem zugute käme. Besser jemand kommt in Ihren Genuss, der es nötig hat. Sie brauchen Ihre Entscheidung nicht sofort zu treffen. Und dennoch möchte ich Sie bitten, nicht zu lange damit zu warten. Manchmal schreitet die Krankheit schneller voran, als die Ärzte vermuten. Also, ich kenne Frauen, die es viel schwerer haben als ich. Wenn Sie wünschen, kann ich Sie mit Ihnen bekannt machen. Hm. Manch eine würde Sie wegen der Rente bestimmt heiraten wollen. Ich habe beschlossen, keinen neuen Mann zu suchen. Solange ich nicht weiß, wo mein Erster ist. Da ist jemand im Korridor. Ich habe einen Schatten gesehen. Martin? Oh, sie kommt. Dabei haben Sie gesagt, dass Sie nicht verheiratet sind. Martin? Gehen Sie bitte in das Zimmer nebenan. Wo? Was? Martin? Mama. Wieso bist du da? Was heißt, wieso bist du da? Warum bist du nicht ans Telefon gegangen? 2 Mal habe ich versucht, dich vom Busbahnhof aus anzurufen. Du bist einfach nicht drangegangen. Ja. Ich dachte schon, dir sei was zugestoßen. Deshalb nahm ich ein Taxi und kam so schnell wie möglich nach Hause. Aber wie du siehst, es geht mir gut und du kannst jetzt ruhig wieder zu deinem Bus zurück. Jetzt ist es zu spät. Die Gruppe ist weg. Ah ja, kann man nichts machen. Nicht in das Zimmer. Was ist? Warte. Ist was passiert? Nein, aber dort ist... Wer ist dort? Emma. Welche Emma? Meine Freundin. Deine Freundin? Ja, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Ach, deshalb bist du nicht ans Telefon gegangen. Du komm, mach uns miteinander bekannt und danach lasse ich euch allein. Nein, ich werde bei Dragica, unserer Nachbarin, übernachten. Seit ihr Mann gestorben ist, bittet sie mich immer wieder darum. Ihr ist etwas peinlich. Sie ist sehr schüchtern. Warum sollte es ihr peinlich sein? Ich will sie nur kennenlernen. Dann lasse ich euch allein. Und weiß sie von deiner Krankheit? Ja. Offenbar ist sie ein anständiges Mädchen. Sie muss dich sehr lieben, wenn sie sich nicht daran stört. Und was sagst du jetzt? Hatte ich nicht recht? Hatte ich dir nicht gesagt, dass es genug hübsche Mädchen gibt, denen deine Krankheit nichts ausmacht? Du, irgendwo habe ich gelesen, dass die Liebe eine Krankheit heilen kann. Mama! Ja, ja, es stimmt. Es stand in der Zeitung. Die Liebe hilft bei der Bildung gewisser Stoffe im Organismus. Emma? Emma? Was ist denn das für eine Schnapsflasche? Die gehört Emma. Sie wird doch keine Trinkerin sein. Nein, nein. Sie hat heute Geburtstag und wir haben ein wenig gefeiert. Guten Abend. Oh. Das ist meine Mutter, meine Freundin Emma. Es freut mich. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Jetzt bin ich richtig froh, dass ich nicht weggefahren bin, Martin. All meine Freundinnen haben Enkelkinder. Es ist die höchste Zeit, dass ich auch welche bekomme. Mama, ich bitte dich. Schon gut, schon gut. Es muss ja nicht sofort sein. Aber ihr solltet auch nicht zu lange warten. Ich werde euch nicht im Wege stehen. Eine Wohnung habt ihr schon. Ich gehe ins Altersheim und dann habt ihr genügend Platz für euch. Aber ich rede und rede. Dabei möchtet ihr es euch wahrscheinlich gemütlich machen. Im Schrank ist, wenn nötig, noch ein Kopfkissen und auch eine Decke. Danke. Keine Ursache. Ich freue mich, Sie kennengelernt zu haben. Ihr braucht nicht früh aufzustehen. Bis Dragica und ich Kaffee getrunken haben, ist es schon Mittag. Gut. Hallo? Ja? Ja, sie ist hier. Wer? Ja, nein, ich weiß nicht recht. Rufen Sie lieber morgen an. Ja? Was meinen Sie mit Kundentausch? Ja. Einen Augenblick bitte. Emma, eine gewisse Ljaka will Sie wegen eines Kundentauschs sprechen. Hier. Danke. Ja. Gut. Nein, ich bitte dich, ich kann jetzt nicht sprechen. Ja, in Ordnung, ich werde es dir ersetzen. Ljaka, ich bitte dich. Ich hab dir bereits gesagt, dass du dein Geld bekommst. Schämen Sie sich. Sie verdienen am Unglück anderer. Als wäre mein Sohn nicht krank genug. Es fehlt nur, dass Sie ihn mit irgendeiner Seuche anstecken. Mama, ich selbst habe Sie hierher gebracht. Solche Typen kenne ich. Die kommen in fremde Wohnungen und sind nur darauf bedacht, was mitgehen zu lassen. Oh, seien Sie lieber vorsichtig mit dem, was Sie sagen, ja? Wenn Sie sich unbedingt mit mir auf diese Weise unterhalten wollen, dann sage ich Ihnen, dass ich schon in viel reicheren Häusern gevögelt habe und nie als Diebin geschuldigt wurde. Martin, hier haben Sie die Adresse der Wohnung, in der ich arbeite. Und dort können Sie mich finden, falls Sie das wünschen. Auf Wiedersehen. Mama, setz dich bitte. Es gibt noch andere Frauen. Du musst nicht das erstbeste versoffene Straßenmädchen nehmen. Ja, das Problem ist, dass ich sie dazu gemacht habe. Wozu? Eben, zu einem versoffenen Straßenmädchen. Du? Was hast du mit ihr zu schaffen? Nicht mit ihr, sondern mit ihrem Mann. Noch schöner. Du kennst also auch ihren Mann. Da bin ich ja gespannt, was der dazu sagt. Er sagt nichts. Seit er mir begegnet ist, kann er nichts mehr sagen. Ja, genau das habe ich getan, was du jetzt denkst. Ihretwegen? Nein. Ich begreife das nicht. Wegen dieser Hure? Nein, nicht ihretwegen. Sondern wegen des toten Davor. Und der anderen. Als wir ihre Leichen fanden und sahen, wie sie zugerichtet waren, da Da sind wir einfach ausgerastet. Von Bauern erfuhren wir, wer das getan hatte, wer der serbische Chetnik-Führer in dieser Gegend war und beschlossen, Rache an ihm zu nehmen. Mit schwarzen Wollmützen über unseren Gesichtern fielen wir eines Nachts in das Dorf ein, das sie damals kontrollierten, und fanden ihn zu Hause mit seiner Frau. Und dieser Chetnik war ihr Mann. Wir hängten ihn an den Füßen auf und ließen ihn so hängen, bis er starb. Und während er da hing, wurde sie... Mein Gott. Und die Kinder? Die waren zum Glück nicht da. Wegen der Kämpfe waren sie bei Verwandten untergebracht. Mama, dieser Kerl war ein richtiges Monster. Noch während er da so hing, prahlte er damit, dass er viele von unseren Leuten abgeschlachtet habe. Aber seine Frau, sie war einfach nicht schuld. Und ich tat nichts, um die anderen davon abzuhalten, Mama. Nichts. Alles, was du und Papa mir beigebracht hattet, löste sich in diesem Augenblick in ein großes Nichts auf. Aber warum? Ich weiß es nicht. Heute weiß ich es nicht. Wir waren weder betrunken, noch standen wir unter Drogen. Wahrscheinlich wollten wir dieses Ungeheuer, das uns mit dem Kopf nach unten hing, provozierte, noch grausamer bestrafen. Danach schleppten wir ihn in den Wald und verscharrten ihn, ganz ohne ein Zeichen, so wie er es mit den unsrigen getan hat. Lachend hatte er uns zugerufen, er habe die Wälder und die Äcker mit den Leibern unserer toten Freunde gedüngt. Ich verstehe nicht. Wie kann sie danach ein solches Leben führen? Ich weiß es nicht. Es war schwer, aus ihr etwas herauszubekommen. Ich glaube, sie heißt auch gar nicht Emma, sondern Ruja. Angeblich hat sie ein paar Jahre später wieder geheiratet. Aber als der neue Mann erfuhr, was wir ihr angetan hatten, kam er nicht darüber hinweg und verließ sie. Sie begann zu trinken. Das Jugendamt nahm ihr die Kinder weg, brachte sie zunächst in einem Heim unter und später zu irgendwelchen Betreuern. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass für sie alles in jener Nacht begann, als wir sie... Eine Zeit lang fühlte ich mich sicher. Ich wusste, sie würde es nie herausbekommen und alles ging auch gut, bis ich begann, Grasflächen zu meiden. Als ich dann erfuhr, dass ich Krebs habe, war diese Frau das Erste, was mir in den Sinn kam. Ich kann nur zwei Dinge tun. Gestehen und alle Anzeigen, die dabei waren, was in Anbetracht der kurzen Zeit, die mir bleibt, genauso unmoralisch wäre, denn Gott würde begreifen, dass ich das nur aus Angst vor dem Tod täte. Oder dieser unglücklichen Frau helfen, aber auch dafür lässt mir die knappe Zeit nicht viele Möglichkeiten. Deshalb beschloss ich, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Was? Ja, du hast ganz richtig gehört. Nach meinem Tod bleibt ihr dann meine Rente. Das ist leider alles, was ich noch für sie tun kann, um mich irgendwie davon freizukaufen, was ich getan habe. Ich versuche doch nur verzweifelt, wenigstens meine Seele zu retten, wenn ich den Körper schon nicht retten kann. Diese Frau tut mir unendlich leid. Ich kann mir nicht verzeihen. Und? War sie einverstanden? Nein. Ihre Freundin, die vorhin angerufen hat, die vertraute mir an, Emma glaube, sie könne in einer neuen Ehe nicht glücklich sein, solange sie nicht die Leiche ihres Mannes gefunden habe. Und du weißt, wo sie ist? Ich hab den Mann ja begraben. Gehst du zu ihr? Nein, zu ihrem Mann. Ich war schon lange nicht mehr dort. Und, Mladen, was führt dich her? Ich war gerade in der Gegend und dachte mir, du musst doch mal bei deinem alten Kameraden vorbeischauen. Es freut mich, dich zu sehen. Zunächst, wie geht's dir? Ach, was soll ich sagen? Manchen Tagen besser, an manchen schlechter. Du darfst nicht immer schwarz sehen. Du musst positiv denken. Ich sehe, du liest die gleichen Illustrierten wie meine Mutter. Wie geht's ihr eigentlich? Sie ist gerade in der Kirche. Willst du ein Bier? Danke, gern. Als ich davon erfuhr, konnte ich es nicht glauben. Du, wenn du was brauchst, ich kenne einige Ärzte. Wir könnten auch unter uns Geld sammeln, damit du dich im Ausland behandeln lassen kannst. Wenn uns schon der Staat vergessen hat, für den wir gekämpft haben, wollen wir wenigstens einander nicht im Stich lassen. Hm? Danke, nicht nötig. Nee, wirklich, alle bemühen sich rührend um mich. Die Ärzte, die Krankenschwestern. Hier. Danke. Und wie geht's deiner Familie? Ah, gut, gut. Wir bekommen wieder Nachwuchs. Ich gratuliere. In 4 Monaten. Ein Sohn. Man konnte es im Ultraschall erkennen. Na dann, auf den nächsten Stammhalter. Prost. Ich höre, du hast auch Pläne? Was? Ich meine, du hast vor zu heiraten? Deshalb bist du also gekommen. Die Kameraden sind wegen deiner Pläne sehr besorgt. Entschuldige, ich dachte nicht, dass ich für eine Heirat die Erlaubnis meines ehemaligen Kommandanten brauche. Sei nicht gleich eingeschnappt. Dir ist doch wohl klar, dass wir bei der jetzigen Situation in Kroatien allen Grund haben, besorgt zu sein. Ja, das ist mir klar. Aber was mich betrifft, könnt ihr beruhigt sein. Bist du sicher, dass diese Prostituierte nichts weiß? Glaubst du, sie würde überhaupt mit mir reden, wenn sie etwas wüsste? Pista sagt, du willst ihr verraten, wo wir ihn begraben haben. Ich werd's ihr nicht verraten. Sie wird einen anonymen Brief bekommen mit einem Hinweis auf die Stelle. An der Skizze arbeite ich gerade. Lass sehen. Hier. Und du glaubst, sie wird deinen Heiratsantrag nicht mit diesem anonymen Brief in Verbindung bringen? Es wird nicht das erste Mal sein, dass jemand behauptet zu wissen, wo ihr Mann begraben ist. Ja, sie hat bereits für 3 falsche Hinweise bezahlt. Nur wird dieses Mal, wenn ich mich nicht irre, der Hinweis nicht falsch sein, hm? Übrigens, ich kann mich gar nicht an diese Sträucher erinnern, die du da eingezeichnet hast. Die sind in der Zwischenzeit gewachsen. Ich war dort. Wann? Vor 2 Tagen. Mir liegt daran, dass die Skizze möglichst genau ist. Ich vermute, du wirst ihr, wenn sie den Brief bekommen hat, auch beim Ausbuddeln helfen. Ich meine, als ihr Verlobter und künftiger Ehemann. Ihr kennt mich doch gut genug, um zu wissen, dass ich nie einen Menschen, vor allem nicht einen von euch, ins Unglück stürzen würde. Und ich? Was ist mit mir? An mich hast du dabei nicht gedacht. Wenn ich sage, ich werde keinen verpfeifen, dann gilt das auch für dich. Oh nein, das ist ja das Problem. Für mich gilt das nicht. Selbst wenn man nicht dahinter kommt, dass du ihr diesen anonymen Hinweis geschickt hast, genügt es, dass man den Leichnam findet. Der allein wird zum Beweisstück gegen mich. Warum gegen dich? Weil ich in dieser Gegend Befehlshaber war. Und weil sich jetzt alle auf diesen verfluchten Befehlsnotstand berufen, muss ich allein den Kopf hinhalten. Aber ich bin bei Gott nicht bereit, alleine für etwas ins Gefängnis zu gehen, was wir alle gemeinsam getan haben. Und was willst du jetzt von mir? Ich bin gekommen, dich zu bitten, nicht in Gräbern zu stochern, über die längst Gras gewachsen ist. Darum geht es! Was meinst du, wie unseren Kindern zumute sein wird, wenn sie in den Zeitungen lesen, dass ihre Väter sogenannte unschuldige Zivilisten getötet haben? Wir wissen, dass dieser Mann nicht unschuldig war, aber heute schreiben diese Scheißzeitungen, dass alle unschuldig waren. Als hätten wir im Krieg gegen einen Kindergarten gekämpft. Ich habe keine Lust, in Den Haag zu vermodern und beweisen zu müssen, dass es sich um Schlechter und keine Unschuldslämmer gehandelt hat, während meine Frau in den Wehen liegt. Okay, okay. Falls man dich beschuldigt, werde ich sagen, ich allein habe ihn getötet. Ich bin ohnehin krank. Da kann mir auch das Haager Tribunal nichts anhaben. Die Ärzte werden meine Auslieferung schon verhindern. Ich allein habe... Meinst du alle? Was? Oder nur diesen Mann? Wie soll das heißen, alle? Eben alle, die dort sind. Wurde nicht nur er? Du glaubst doch nicht, dass er allein im Grab liegt. Oh Gott. Am nächsten Tag haben Pista und die Jungs noch einige ausfindig gemacht, die mit diesem Mann zusammengemordet hatten. Die Erde war da an der Stelle ja schon locker. Da haben wir sie einfach dort verscharrt. Wie viele? Ich weiß nicht. Ich muss Pista fragen. 2 oder 3. Schaust du mich so an, als wenn die alle unschuldig gewesen wären? Mann, diese Kerle hatten Blut an den Händen bis zu den Ellbogen. Einer von ihnen hat ein 12-jähriges Mädchen vergewaltigt. Und was hätte ich tun sollen? Ihren Vater daran hindern, ihn zu töten? Die hätte doch mich getötet. Übrigens, deine künftige Frau weiß genau, dass wir zu mehreren waren. Wenn du etwas gestehst, wird sie sich damit nicht zufrieden geben. Sie wird auch nach uns suchen. Ich weiß nur, dass diese Frau keine Schuld trifft. Erinnerst du dich, dass uns die Bauern erzählt haben, ihr verrückter Mann schlage sie wegen jeder Kleinigkeit? Mann, sie konnte ihn nicht einmal verlassen, er hätte sie wahrscheinlich umgebracht. Und dann, als der Gipfel ihrer Tragödie, kommen wir. Sorry, gnädige Frau, Sie sind nur das kollaterale Opfer, oder wie das in der Fachsprache heißt. Mein Lieber, in 2-3 Monaten fahre ich zum Himmel und da will ich möglichst gute Karten haben. Sie ist einfach mal so banal, wenn du schon nicht kapieren willst, dass ich mich heute noch in den Boden schäme für das, was damals geschehen ist. Ich schäme mich, Mann. Mann, was geht eigentlich in dir vor? Wir sind eine Schande für unser Volk. Und ich möchte nur diese Schande verringern, mehr nicht. Letzten Endes wegen unserer Kameraden, die dieser Mann getötet hat. Und die bestimmt nicht stolz darauf wären, was wir in ihrem Namen dieser unschuldigen Frau angetan haben. Ich persönlich würde dir noch glauben, dass du uns nicht verpfeifen wirst. Aber die anderen trauen dir nicht mehr. Sie sagen, die Krankheit habe dich sehr verändert. Die Krankheit? Ja, das meinen sie. Da die Umbettung der Leichen zu kompliziert und riskant ist, schlagen Sie eine indirekte Lösung vor. Indirekte Lösung? Was ist das? Ganz einfach. Niemand würde allzu viele Fragen stellen, wenn man in einem Hauseingang eine tote Hure fände. Was sagst du da? Wir könnten das sogar erledigen, ohne dir etwas zu sagen. Nicht einmal du würdest Verdacht gegen uns schöpfen. Du würdest eher glauben, ein durchgedrehter Freier habe sie umgebracht. Wir hätten unser Problem gelöst, denn niemand würde mehr in Gräbern herumstochern. Warum erzählst du mir es dann? Weil ich der Meinung bin, dass wir dir als altem Kriegskameraden die Chance geben müssten, selbst zu entscheiden. Was denn? Ob sie von einem unbekannten Kunden getötet werden soll oder nicht. Ich verstehe nicht. So wie sich keiner um eine tote Hure schert, so wenig kräht heute ein Hahn danach, wenn ein Kriegsveteran Hand an sich legt. Noch dazu, wenn er eine schwere Krankheit hat. Starr mich nicht so an. Die Jungs haben sich als Kunden getarnt und sie für 1/2 Stunde bestellt. Jetzt warten sie, dass ich ihnen in 15 Minuten Bescheid gebe, was sie mit dir tun sollen. Wenn ich mich nicht bei ihnen melde, brauchst du keinem mehr das Grab zu zeigen. Es sei denn, ich sage Ihnen etwas anderes. Um deine Mutter brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Wir werden uns so gut um sie kümmern, wie du es getan hast, das verspreche ich dir. Aber wer garantiert mir, dass sie nicht doch als Leiche in einem Hauseingang endet? Ich. Sie ist für uns keine Gefahr. Du allein hast uns in diese Lage gebracht, in der wir keine andere Wahl haben. Warum tötet ihr nicht einfach mich? Zwischen dir und ihr entscheiden wir uns immer für dich. Du bist doch unser Kamerad. Aber da du schwer krank bist, meinten wir sollten dir die Wahl überlassen. Sag den Jungs, es geht in Ordnung. Deine Skizze und die Landkarte nehme ich mit. Die brauchst du ja nicht mit. Entschuldige. Das ist meine Frau. Hallo. Ja, ich bin noch bei Martin. Nein, ich habe unsere Verabredung nicht vergessen. Nein, aber... Ja? Ja, ich komme. Ich beeile mich. Okay. Mach ich. Essner lässt dich grüßen. Oh, im Laden. Du hier? Ja, hallo. Ich bin mal eben vorbeigekommen, um nach meinem alten Kriegskameraden zu sehen. Sag mal, du hast ganz schön zugenommen, seit du in Rente Mama. Bist. Wie geht's denn deiner Familie? Danke, gut. Möchtest du einen Kaffee? Nein, danke. Ich habe schon ein Bier. Dann will ich euch nicht stören. Unterhaltet euch ruhig weiter. Schönen Gruß an deine Frau. Ich werde sie ausrichten, danke. Wenn du keine Grabstelle hast, können wir dafür sorgen, dass du vorübergehend ein Militärgrab bekommst. Danke, nicht nötig. Ich muss jetzt weg. Ich bin froh, dass wir uns wie vernünftige Menschen verständigt haben. Ich warte im Treppenhaus, bis ich den Schuss höre. Dann komme ich in die Wohnung zurück, damit deine Mutter nicht alleine ist. Kann ich das nicht irgendwo anders erledigen? Egal wo, nur nicht hier, wegen meiner Mutter. Ich kann zum Beispiel zum Saveufer gehen. Oder nach Maximir in den alten Park gegenüber dem Stadion. Dort lege ich mich dann ins Gras und... Oh Mann, verdammte Scheiße. Ich muss die anderen fragen. Sag ihnen, ich bitte sie darum. Hallo? Ich bin's. Nein, ist alles okay. Er fragt nur, ob er das nicht außerhalb der Wohnung machen kann. Ja, wegen der Mutter. Ja. Gut. Geht in Ordnung, aber nur, weil du es bist. Ich danke dir. Wofür? Dass ihr mir ermöglicht habt, das für diese Frau zu tun. Es ist sogar viel mehr, als ich vorhatte. Meine Mutter ist offensichtlich nicht umsonst so oft Wallfahrten gegangen. Also dann. Ich wette mal. Und die Pistole? Ich dachte, du hättest eine. Meine Mutter hat sie voriges Jahr bei der Polizei abgegeben. Sie hatte Angst, dass ich mir etwas antue. Moment. Hallo, ich bin's nochmal. Nein, alles okay, aber er hat keine Pistole. Ja, scheiße, habe ich auch gedacht. Ja? Ich der Blaschu aus, er soll sich zum Teufel scheren. Er ist doch unser Kamerad. Ich kann doch nicht verlangen, dass er aus dem Fenster springt. Hier, wo seine Mutter lebt. Ja. Okay. Ja. In einer halben Stunde wartet Pista an der Straßenbahnhaltestelle bei der Adria-Brücke auf dich. Mhm. Er hat eine Pistole aus dem Krieg, die nirgendwo registriert ist. Jetzt muss ich aber wirklich weg. Ciao. Grüß die Jungs. Mach ich. Wo willst du denn hin? Ich mache nur einen kleinen Spaziergang. Was ist plötzlich in dich gefahren? Ich werde wohl noch meine Mutter küssen dürfen. Seit Weihnachten habe ich keinen Kuss mehr von dir bekommen. Und jetzt plötzlich ohne Anlass? Mir ist halt so zumute. Schon lange habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Lieber Martin. Der Herr ist mit dir. In dieser für uns alle schmerzlichen Stunde fällt es schwer, die richtigen Worte zu finden, um das auszudrücken, was wir, deine Freunde und Mitkämpfer, jetzt fühlen. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Fest steht, dass wir mit dir auch einen Teil von uns zu Grabe tragen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Einen Teil unseres Lebens und unserer Seele. Heilige Maria, Mutter Gottes. Die entstandene Leere kann nur der Glaube füllen. Bitte für uns Sünder. Der Glaube daran, dass wir uns einmal wieder in der Gnade dessen zusammenfinden. Heilige Maria, Mutter Gottes. Dessen Rosenkranz wir in den für das kroatische Volk schweren Jahren am Hals trugen. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Wir schwören vor Gott, dass wir, deine Mitkämpfer, dich nie vergessen. Heilige Maria, dass wir hüten werden, was uns allen am heiligsten ist. Unser freies und unabhängiges Vaterland Kroatien, für das seine besten Söhne und Töchter das Höchste geopfert haben. Heilige Maria, Mutter Gottes. Ihr Leben. Heilige Maria, Mutter Gottes. Wir wissen, dass dieses Opfer nicht vergeblich war. Die heilige kroatische Erde, die du so geliebt hast, möge dir leicht sein. Amen. Halt die Hure fest! Im Laden, Pista, setzt euch. Bitte. Nein, danke. Maria, Sie sollten sich jetzt etwas ausruhen. Wenn Sie etwas brauchen, rufen Sie uns einfach an. Mich oder Pista. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja, unbedingt. Jetzt verstehe ich, warum Martin immer betonte, dass ihr beide seine besten Freunde seid. Ich werde mir das nie verzeihen. Hätte ich das geahnt, ich hätte ihn nicht allein gelassen. Danke für alles. Und du, Pischter, komm in den nächsten Tagen vorbei und such dir etwas von Martins Garderobe aus. Manche Anzüge hat er nur ein- oder zweimal getragen. Vielleicht passen sie dir. Das eilt nicht. Ich komme nächste Woche vorbei. Wiedersehen. Bis heute Abend in der Kirche. Grüß deine Frau im Laden. Danke für den Kuchen, den sie für die Trauergäste gebacken hat. Danke. Mach ich. Oh, Emma, Sie sind es. Ach, bitte kommen Sie rein. Aber nur, wenn ich nicht störe. Sie stören nicht. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Und so ein schönes schwarzes Kleid. Ich wollte mich bei Ihnen für das Telegramm bedanken. Und dafür, dass Sie bei der Beerdigung dabei waren. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Oh, danke, nein, ich will Sie nicht aufhalten. Entschuldigen Sie bitte, dass ich neulich so unfreundlich zu Ihnen war. Oh, schon gut. Ich hätte vermutlich genauso reagiert, wenn ich meinen Sohn mit einer solchen Frau angetroffen hätte. Ich wollte Ihnen lediglich diesen Umschlag zurückgeben. Drin ist das Geld, das er mir an jenem Abend gab. Ach, ich bitte Sie, behalten Sie es. Nein, nein, nein. Das Geld gehört Ihnen. Sie haben es jetzt nötiger als ich. Und zwischen Ihrem Sohn und mir war sowieso nichts. Es ist bestimmt in Martins Sinne, wenn Sie es behalten. Nein. Von Ihrem Sohn und seinen Freunden will ich nichts haben. Leben Sie wohl. Sie wussten also? Nein. Nein, ich wusste es nicht. Als die Männer in jener Nacht maskiert in unser Haus drangen, schwiegen sie. Denn ihre Stimmen konnten sie nicht verstecken. Sie schwiegen alle. Außer einem. Der brach für einen Augenblick das Schweigen. Er sagte nur 4 Worte. Halt die Hure fest. Diese Stimme werde ich nie vergessen. Erst heute sprach dieser Mann am Grab von dem Mut und der Ehre ihres Sohnes. Und da wurde mir klar, warum ihr Sohn um meine Hand angehalten hat. Er war damals dabei. Warum sind Sie dann gekommen? Das Geld hätten Sie mir auch per Post schicken können. Ich wollte hören, was Sie zu all dem sagen. Ich? Mir fehlen die Worte, um auszudrücken, wie sehr es mir leid tut, was Ihnen passiert ist. Ich bete zu Gott, dass er meinen Sohn vergibt. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, sagen Sie es bitte. Oh, wenn es so ist, wären Sie bereit, vor Gericht auszusagen. Was? Nur das, was Ihr Sohn Ihnen erzählt hat. Woher wollen Sie wissen, was er mir erzählt hat? Oh, ich weiß, dass er Ihnen alles erzählt hat. Deshalb sind Sie auf einmal so freundlich zu mir. Ich mag das auch daran, wie Sie mich bei der Beerdigung angeschaut haben. Ohne Ihre Aussage wird niemand von denen jemals belangt. Und ich werde nie meinen toten Mann finden. Wenn eine Hure nach 10 Jahren irgendjemandes Stimme erkennt, gilt das nicht als Beweis. Ja, ich verstehe. Aber das sind seine Freunde. Im Laden erwartet Nachwuchs. Ja, das habe ich mir gedacht. Wenn Sie sich eines Tages doch anders überlegen sollten. Sie wissen, wo Sie mich finden. Mein Sohn hat Sie nicht vergewaltigt. Woher wissen Sie das? Er hat es mir gesagt. Dann weiß ich jetzt, was er in jener Nacht getan hat. Leben Sie wohl. Was hat er getan? Wollen Sie das wirklich wissen? Gut, also. Er hielt mich an den Armen fest, während es seine Freunde taten. Er war derjenige, zu dem der Redner vom Grab sagte, halt die Hure fest. Er hielt mich fest. Und dann dann hielt er meine Hand an. Beten Sie für Ihren Sohn. Arme Frau, beten Sie. Das braucht er jetzt. Frau ohne Körper. Kriminalhörspiel von Mate Matišić. Aus dem Kroatischen von Mirjana und Klaus Wittmann. Es sprachen Martin, Matthias Walter, Emma, Sascha X, Maria, Monika Hessenberg, Mladen, Hüseyin Michael Çırpıcı, Pişta, Bijan Samani. Ton und Technik, Beate Böhler und Renate Tiffert. Regieassistenz, Nicole Paulsen. Regie, Alexander Schumacher. Produktion Südwestrundfunk 2009.